Jülich, wo seid ihr? J-Stadt ist Mobstadt, Jülich, bitte zeigt's mir. Sagen, Homie, halte bitte deine Klappe, hör mir doch mal eben zu, denn ich beschimpf dich gerade. Bastard!